experience has been completely real. Thank you. Thank you. You must die. I alone am best. life. Tim. Das glaube ich nicht, Tim. Das glaube ich nicht, Tim. Gehen. Rück dir mal gehen. Thank you. putzen. Putz ins Gesicht. Bitte fick mich. Let the bass king. Let the bass king. Let the bass king. We'll be right back. We'll be right back. Herzlich auf diesem Fluge. Wir bitten Sie nun, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Bitte stellen Sie die Rückenlehnen Ihrer Sitze in eine aufrechte Position und klappen Sie die Tische ein. Nach dem Start bieten wir Ihnen eine Auswahl an Getränken und ein heißes Essen an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir sind startbereit. Bitte anschnallen. Yeah. Alle Passagiere sind startbereit. Bitte anschnallen. You fucking liar! Einmal alle!